Das war August 1922. Jetzt kommen die Feldfrüchte. Wer es kennt, kann mitsingen. Aber einen Witz kennen doch nur wenige, den wir erlebt haben, wir beide. Wir waren mal im Kabarett der Komik engagiert, habe ich schon mal erzählt hier, nicht? Ja. Hey? War ein ganz anderes Publikum. Ja, du warst. Ja. Los. Sehe ich die Pairs in diesem Kreis? Also. Ja, also wir waren engagiert im Kabarett der Komiker und Trude Hesterberg wurde krank. Und unser Fritz Grünbaum hatte die Konferenz zu machen. Und wir mussten einspringen. Aber er kannte uns nicht und machte flott weg die Konferenz über Trude Hesterberg. Und dann sagt er uns, so ein Sänger, das ist Ernst Busch. Und dann kamen wir raus mit dem Stempellied. Saßen alle da beim Wein, kriegt natürlich alles lange Bärte, wuchsen durch den Tisch weg. Und dann sangen wir Feldfrüchte. Jetzt kennen Sie alle. Na, sonst will ich das Lied erst singen und dann erst was erzählen. Es war großer Beifall und ein Mann fängt an zu pfeifen. Hinter mir steht Grünbaum, hinter dem Vorhang, stand vor dem Vorhang. Kommt rein, lassen Sie mich raus, ich habe so viel gut zu machen, lassen Sie mich raus, bitte sehr. Und da sagt er, Moment, sagt er, meine Herrschaften, dieser einsame Pfeifer möge sich seinen Pfiff in seinem Parteibuch bestätigen lassen. Großer Beifall. Groß. Am anderen Abend kam der Pfeifer nicht. Und wie es am Kabarett ist, nicht wahr, das geht nicht. Ich muss den Auftrittsapplaus haben, sagt er. Und da musste jeden Abend, musste immer der Inspizient hingehen, wenn keiner pfiff, musste der pfeifen.